Abschnitt 143 von Kinder- und Hausmärchen von Jakob und Wilhelm Grimm. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Upreisengorn. Et war's einmal ne arme Frau, der hatte einen Sohn, der wohl so gerne reisen. Da sagt der Mann, wo kannst du reisen? Wir hebt dir gar kein Geld, dat du mitnehmen kannst. Da sagt der Sohn, ich will mich gut behelpen. Ich will allzeit sagen, nick viel, nick viel, nick viel. Da gänk ich eine gut Tiet und seh de alt Tiet, nick viel, nick viel, nick viel. Kam do bi ein Trop Fiska und sag, Gott helpe jo, nick viel, nick viel, nick viel. Wat sagst du, Kerl, nick viel? Und asse dat görn und trocken, krägen se auch nick viel Fiske. So met einen Stock up de Jungen und hast du mit nix dresken sehen? Wat soll ich denn sagen? Sagt der Junge. Du sollst sagen, fang full, fang full. Da geht hier wir eine ganze Tiet und sag, fang full, fang full. Bis er kümmt an einen Galgen. Da hebt seinen armen Sünder, den will sie richten. Da säcke, guten Morgen, fang full, fang full. Was sagst du, Kerl, fang full? Sollt der noch mehr Leigelüde in die Welt ziehen? Ist det noch nick genug? He krieg wir wat up den Buckel. Wat soll ich denn sagen? Du sollst sagen, Gott tröst die arme Seele. Der Junge geht wir in ganze Tiet und sag, Gott tröst die arme Seele. Da kümmert he an ein Graben, da steht ein Filler, der tüt ein Pferd auf. Der Junge sag, guten Morgen, Gott tröst die arme Seele. Wat sagst du, läge Kerl? Und schleifen mit seinem Filhaken um die Ohren, dat he ut den Augen nix sein kann. Wo soll ich denn sagen? Du sollst sagen, da liege du aas in den Graben. Da geht he und sag altit, da liege du aas in den Graben, da liege du aas in den Graben. Nun kümmt bi ein Wagen voll Lüde. Da sag he, guten Morgen, da liege du aas in den Graben. Da fällt der Wagen in den Graben. Der Knecht kriegt se Pietzke und knappt den Jungen, dat he wir zu seine Moor gruppen musste. Und he, is in Leven nick wir upreisen gorn. Ende von Abschnitt 143.